Der Wanderfalke. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von John Alec Baker. Funkfassung und Regie Jan-Willem Dreyer. Diesen Winter auch gehen mag, ich werde ihm folgen. Ich werde die Furcht und Freude seines Jagens teilen und auch die Langeweile. Ich werde ihm folgen, bis meine bedrohliche Menschengestalt das wirbelnde Kaleidoskop, das die Seegrube seiner glänzenden Augen füllt, nicht mehr in Angst verdunkeln lässt. Mein heidnischer Kopf soll im Winterland Boden versinken, auf das er rein werde. Am schwierigsten ist es, das zu sehen, was tatsächlich da ist. Alles, was ich beschreibe, habe ich mit eigenen Augen gesehen, wobei ich nicht glaube, dass eine aufrichtige Beschreibung des Gesehenen genügt. Die Gefühle und das Verhalten des Beobachters sind ebenfalls Tatsachen, die wahrheitsgemäß aufgezeichnet werden müssen. Im Osten meines Hauses liegt die Anhöhe langgestreckt auf dem Horizont wie der flache Rumpf eines Unterseeboots. Den östlichen Himmel darüber erhellen die Spiegelungen fernen Wassers. Auf den Hügeln drängen sich Bäume zu dunklen Waldhütten zusammen, doch wenn ich auf sie zugehe, fächern sie langsam auseinander. Der Himmel senkt sich zwischen sie und vereinzelt stehen Eichen und Ulmen, jede in ihrem eigenen weiten Revier. Die Stille, die Einsamkeit der Horizonte lockt mich zu ihnen, an ihnen vorbei, hinaus zu wieder anderen. Ich habe mich immer danach gesehnt, Teil dieses Lebens, dieses Außens zu sein. Dort draußen am Rande der Dinge zu stehen. Den menschlichen Firnis mit Leere und Stille von mir abzuspülen. So wie der Fuchs sich in der kalten Weltlosigkeit des Wassers seines Geruchs entledigt, um als Unbekannter in die Stadt zurückzukehren. Ich meide Menschen. Doch seitdem Schnee liegt, fällt es mir schwer, mich zu verbergen. Ich nutze jede mögliche Deckung, fühle mich wie in einer fremden Stadt während eines Aufstands. Kein Schmerz, kein Tod ist für ein wildes Tier so schlimm wie die Furcht vor dem Menschen. Ein gänzlich verölter Sterntaucher, der nur noch seinen Kopf bewegen kann, wird sich, sobald man ihm zu nahe kommt, mit dem bloßen Schnabel vom Festland wegschieben, vor dem er hilflos im Meer liegt wie Treibholz. Eine vergiftete Krähe, die mit aufgerissenem gelben Schnabel im Gras liegt und hellgelben Schaum spuckt, wird bei dem Versuch, sie zu fangen, sich wieder und wieder in die haltlose Luft raffen wollen. Wir sind die Mörder. Wir stinken nach Tod. Wir tragen ihn in uns. Er haftet an uns wie Reif. Wir kriegen ihn nicht vom Leibe. Erst spät lernte ich die Vögel lieben. Jahrelang habe ich sie nur als ein Huschen am Rande des Blickfelds wahrgenommen. Sie kennen Leid und Freude in einer Schlichtheit, die uns verwehrt ist. Ihr Leben wallt auf in einem Puls, den unsere Herzen niemals erreichen können. Sie rasen ins Vergessen. Sie sind alt, noch ehe wir erwachsen sind. Der erste Vogel, den ich beobachtete, war die Nachtschwalbe. Ihr Lied klingt, als würde Wein aus großer Höhe in ein dröhnend nachhallendes Fass geschüttet. Im blendenden Tageslicht mag er dünner und trockener erscheinen, doch die Dämmerung macht ihn samtweich und erlesen. Wenn Gesang einen Geruch hätte, röche dieser nach zerstoßenen Trauben und Mandeln und dunklem Holz. Der Klang sprudelt heraus und nichts davon geht verloren. Der ganze Wald ist von ihm erfüllt. Dann endet er plötzlich und unerwartet. Im Ohr aber klingt er noch lange als ein sich ausweitendes, verhallendes Echo nach, das sich durch die umliegenden Bäume schlängelt und schwindet. Auf Bildern scheint sie froschhaft verzagt, verströmt eine Aura von Schwermut, als läge sie in Dämmer begraben, gespenstisch, verstörend. In Wirklichkeit sieht sie nie so aus. Leicht und geräuschlos gleitet, flattert, tanzt und hüpft sie dahin. Das Gebiet, in dem ich meine Beobachtungen machte, misst etwa 20 Meilen von Osten nach Westen und 10 Meilen von Norden nach Süden. Die Flussniederung und die Mündung östlich davon sind jeweils 10 Meilen lang. Gemeinsam bilden sie das lange, schmale Herzstück dieser Gegend. Die Höfe hier sind ordentlich und bemittelt, und doch liegt ein Anflug von Nachlässigkeit auf ihnen, wie herumgeisterndes Gras. Irgendetwas scheint immer zu fehlen. Immer fühlt man sich wie vergessen. Meinen ersten Wanderfalken sah ich an einem Dezembertag vor 10 Jahren. Er rauschte direkt über mich hinweg und war in einem einzigen Atemzug im sonnenbeschienenen Dunst verschwunden. Er sah aus wie ein Turmfalke, nur größer und gelblich gefärbt. Der Kopf kegelt stumpfförmig, mit längeren Flügeln und mehr Energie und Beschwingtheit im Flug. Behutsam schlich ich durch die huschenden Schatten im Unterholz und erblickte, als ich meine Deckung verließ, keine 5 Meter vor mir auf einem Pfahl, den Terzel. Als ich stehen blieb, fuhr er herum, und wir beide erstarrten vor Überraschung. Sein eingezogener, eulenhafter Kopf wirkte verdutzt. Der Falke war völlig überrumpelt von dieser plötzlichen Begegnung mit dem Bösen. Die dunklen Bartstreifen schienen wütend zu sein und sträubten sich in dem blassen sibirischen Gesicht, das unter dicken Pelzen hervorschaute. Der große Schnabel öffnete und schloss sich in leiser, zischender Unruhe und stieß Atemwolken in die kalte Luft. Zögerlich, ungläubig, aufgebracht hockte er da auf seinem Pfahl und japste. Dann schnellten die Bruchstücke seiner Gedanken wieder zusammen und er flog rasch und leise davon, drehte und wendete sich schlingernd in steile Schräglagen, als weiche er Gewehrschüssen aus. In Büchern über Vögel sieht man vielerlei Abbildungen von Wanderfalken, begleitet von Texten, gespickt mit Informationen. Aber sobald man das Buch zugeklappt hat, verschwindet er vor dem geistigen Auge. Vor der betörenden Lebendigkeit des echten Vogels sind Bilder wie Wachsfiguren. Wanderfalkenweibchen sind zwischen 43 und 51 Zentimeter lang. Das entspricht etwa der Unterarmlänge eines Mannes vom Ellenbogen bis zu den Fingerspitzen. Die Männchen, auch Terzel genannt, sind 7 bis 10 Zentimeter kürzer und messen zwischen 36 und 41 Zentimeter. Falkinnen wiegen zwischen 790 und 1130 Gramm, Terzel zwischen 560 und 790 Gramm. Alles am Wanderfalken ist von Tier zu Tier verschieden. Farbe, Größe, Gewicht, Persönlichkeit, Bewegungsmuster, alles. Wie alle Jäger hält sich auch der Wanderfalke an einen bestimmten Verhaltenskodex. Er jagt selten am Boden oder verfolgt ein Tier bis in sein Versteck, wie es andere Falken tun, obwohl er dazu durchaus in der Lage wäre. Der Wanderfalke fängt und tötet andere Vögel im Flug. Kleine, leichte Vögel ergreift er mit dem ausgestreckten Fuß. Größere, schwerere Vögel betäubt er im Sturzflug in einem beliebigen Winkel zwischen 10 und 90 Grad, wobei der Aufprall oft so heftig ist, dass der angegriffene Vogel zu Boden geht. Auffällige Tiere werden immer gleich herausgegriffen. Die Kranken, die Entstellten, die Einzelgänger, die Dummen, die Alten. Für sie ist die Gefahr am größten. Wenn der Falke nicht jagt, wirkt er im Flug manchmal langsam dahinwogend, ist aber immer schneller, als man vermutet. Ich habe seinen Flug auf 30 bis 40 Meilen pro Stunde bemessen. Langsamer ist er fast nie. Auf der Jagd im Horizontalflug erreicht er Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 Meilen pro Stunde und das über Entfernungen von einer Meile oder mehr. Geschwindigkeiten über 60 Meilen pro Stunde erreicht er immer nur für kurze Zeit. Die Geschwindigkeit im Sturzflug liegt zweifellos weit über 100 Meilen pro Stunde. Aber es ist unmöglich, genaue Angaben zu machen. Die Erregung, die einen überfällt, wenn man den Wanderfalken im Sturzflug sieht, lässt sich nicht in Statistiken ausdrücken. Um von einem Wanderfalken erkannt und akzeptiert zu werden, muss man stets dieselbe Kleidung tragen, denselben Weg gehen, in seinen Bewegungen dieselbe Abfolge beibehalten. Man verbirgt den Schimmer der Augen, verhüllt das weiße Zucken der Hände, bedeckt das nackte, glänzende Gesicht und wird still wie ein Baum. Am besten man nähert sich ihm über offenes Gelände in steter, immer gleicher Bewegung. Man geht allein. Auffälliges Menschentum sollte man beschränken, die feindseligen Augen der Bauernhöfe meiden. Man muss lernen zu fürchten. Gemeinsam etwas zu fürchten ist das stärkste Band, das es gibt. Der Jäger muss das werden, was er jagt. Die Jagd nach dem Falken schärft den Blick. Ein lebhafter Ortssinn erwächst wie ein zusätzliches Körperglied. Jede Himmelsrichtung bekommt Farbe und Bedeutung. Ist man in Bewegung nahe beim Falken hinter ihm her, dann rast der Puls, die Zeit läuft schneller. Steht man still und wartet, beruhigt sich der Puls und langsam ist die Zeit. Sagt man 10 Uhr oder 3 Uhr, so ist das nicht die graue, verschrumpelte Zeit der Städte, sondern die Erinnerung an ein bestimmtes Aufblühen oder Abfallen des Lichts, das zu dieser Zeit an diesem Ort und an diesem Tag einzigartig war. Und diese Erinnerung bleibt für den Jäger so lebendig wie gleißendes Magnesium. Hat der Jäger den Falken aufgespürt, kann er versöhnlich zurückblicken auf all die Unbill und Mühsal des Suchens und Wartens, die alledem vorausging. Alles ist wie neu. Als hätten die zerfallenen Säulen einer Tempelruine plötzlich ihre alte Pracht wiedererlangt. Wohin er diesen Winter auch gehen mag, ich werde ihm folgen. Ich werde die Furcht und Freude seines Jagens teilen und auch die Langeweile. Ich werde ihm folgen, bis meine bedrohliche Menschengestalt das wirbelnde Kaleidoskop, das die Seegrube seiner glänzenden Augen füllt, nicht mehr in Angst verdunkeln lässt. Mein heidnischer Kopf soll im Winterland Boden versinken, auf das er rein werde. 10 Jahre lang habe ich jeden meiner Winter auf der Suche nach diesem schwungvollen Strahlen verbracht, nach der plötzlichen Leidenschaft und Wucht, die der Wanderfalke vom Himmel herab verbreitet. 10 Jahre lang habe ich Ausschau gehalten nach diesem wolkenbeißenden Anker in der Luft, dieser fliegenden Armbrust. Die Niederung war ruhig, vergrößert vom Nebel, überkuppelt von diamanthart kaltem Glanz. 50 Silbermöwen flogen entlang eines dünnen blauen Eiszapfens, der sich zwischen die Wolken schob nach Norden. Ehrwürdig geflügelt und tief ernst flogen sie in den schmalen Keil von Himmelsblau und verhießen einen herrlichen Tag. Ich beobachtete noch eine weitere Stunde die fernen Anhöhen, während überall um mich herum Vögel sangen und friedlich pickten. In meinem Gefängnis aus Horizonten beneidete ich den Falken um seine grenzenlose Aussicht über den Himmel. Falken leben auf gebogener Luft. Die graue Flachheit des menschlichen Blickfelds ist ihrem globusrunden Auge fremd. Den ganzen Morgen über hatte ich ein mulmiges Gefühl, ein Unbehagen, das einen überkommt, wenn ein Falke in der Nähe ist. Ich spürte, dass er nur knapp außer Sichtweite irgendwo verborgen war, dass er mir immer nur eine Nasenlänge voraus war und just, wenn ich über die flach gekrümmte Wiese gelaufen kam, hinterm Horizont verschwand. Als ich um 1 Uhr meinem Weg nach Süden folgte, blendete mich die Sonne. Plötzlich glaubte ich aber nicht mehr, auf den Falken zuzugehen, sondern mich von ihm zu entfernen. Ich kehrte um, zurück über die Felder und zur Mündung, ohne etwas zu denken. Mich am Rande des Denkens bewegend, einfach zufrieden, diesen Tag zu erleben und in mich aufzunehmen. Im Sonnenlicht zwischen wirbelnden Blättern wirkte der Zaunkönig, der in einem ausgetrockneten Graben saß, plötzlich göttlich. Wie ein kleiner brauner Priester in einer Gemeinde aus Laub und winterdürren Hecken, die ihm treu ergeben waren bis in den Tod. Unweit des Bachs lag ein Reiher zwischen gefrorenen Stoppeln. Seine Flügel hafteten vom Frost am Boden und auch sein Schnabel war zusammengefroren. Die offenen Augen waren noch lebendig, der Rest tot. Alles war tot bis auf die Furcht vor dem Menschen. Als ich näher kam, sah ich, wie sein ganzer Körper sich zur Flucht aufbäumte, aber er konnte nicht mehr fliegen. Ich gab ihm Frieden und sah die verbleichende Sonne seiner Augen langsam in Wolken genesen. Sumpfohreulen strömten aus dem Gras auf und fuhren mit ihren zugewachsenen, verwahrlosten Gesichtern zu mir herum, in denen koboldhaft die gelben Augen glommen. Über den gefurchten Acker hinweg musterten mich mindestens 2000 Wattvögel, wie zur Schlacht aufgestellte Spielzeugsoldaten. Ich hielt beständig nach segelnden Falken Ausschau, nahm jeden Baum, jeden Strauch unter die Lupe und durchsuchte im augenscheinlich leeren Himmel jeden Winkel. Auf diese Weise findet auch der Falke seine Beute und entgeht seinen Feinden, sodass man ihn hoffentlich aufspüren und beim Jagen beobachten kann. Ein Fernglas und falkengleiche Wachsamkeit halfen ein wenig, die Nachteile der schwachen menschlichen Sehkraft zu mindern. Gegen 2 Uhr hatte ich alle für den Wanderfalken üblichen Sitzplätze abgesucht, ohne ihn zu finden. Nur sein scharfer, jubelnder Schrei schallte als schwaches Flüstern zu mir herunter. Am Weg zur Furt sah ich einen Waldmäuserich, der auf einer Grasböschung fraß. Die langen, zierlichen Ohren sahen aus wie sich öffnende Hände. Die riesigen Nachtsichtaugen waren dunkel und matt. Er bemerkte meine Berührung nicht, ebenso wenig wie mein Gesicht nur 2 Handbreit über ihm. Ich war für ihn wie eine Galaxie, zu groß, als dass er mich hätte sehen können. Ich hätte ihn hochnehmen können, aber es schien mir falsch, ihn jetzt von der Erdoberfläche zu trennen, die er nicht verlassen wird, bis er stirbt. Ich gab ihm eine Eichel. Er trug sie im Schnäuz in die Böschung hinauf, blieb stehen, setzte sie gegen seine Zähne und drehte sie dann in den Pfoten wie ein Töpfer seine Scheibe. Sein Leben besteht darin, zu fressen, um zu leben, immer bemüht, immer bestrebt, ohne einen Schritt voranzukommen, immer auf dem schmalen Grat zwischen dem einen und dem nächsten Tod. Bei Nacht zwischen Hermelinen und Wieseln, Füchsen und Eulen, bei Tag zwischen Autos und Turmfalken und Reiher. Ich hatte die Suche nach dem Falken aufgegeben und saß verdrossen auf einem Gatter nahe der toten Eiche. Ich teilte das sonderbare Verlangen des Falken zu verschwinden. So stellte ich mich nahe dem nördlichen Obstgarten aufs Feld, schloss die Augen und versuchte, meinen Willen in das Licht durchstrahlte Prisma des Falkengeistes zu kristallisieren. Warm, beschienen und fest geerdet, versank ich in des Falken Haut und Blut und Knochen. Meine Füße zweigten in den Boden aus, auf meinen Lidern lag die Sonne schwer und warm. Genau wie der Falke hörte und hasste ich die Geräusche des Menschen, das gesichtslose Grauen der steinernen Orte. Ich erstickte panisch im selben dreckigen Sack. Ich teilte mit ihm die Sehnsucht des Jägers nach Heimat in der Wildnis, die sonst niemand kennt, unter einem gleichgültigen Himmel allein, mit dem Anblick und Geruch der Beute. Ich spürte die Anziehung des Nordens, das Geheimnis und Faszinosum der Zugmöwen. Ich sank nieder und fiel in seinen federleichten Schlaf. Um 3 Uhr spürte ich ein leichtes Stechen im Nacken, was bedeutete, dass mich jemand in meinem Rücken beobachtete. Ohne den Oberkörper zu wenden, schaute ich über meine linke Schulter. 200 Meter hinter mir saß der Falke auf dem tiefen, waagerechten Ast einer Eiche. Nach Norden ausgerichtet schaute er über seine linke Schulter zu mir herüber. Über eine Minute verharrten wir beide reglos, ein jeder vom anderen verblüfft und fasziniert. In sonderbar identischer Körperhaltung miteinander verbunden. Ich konnte meinen Blick nicht vom vernichtenden Licht dieser Augen, vom hornigen Spieß dieses Krummschnabels abwenden. Viele Vögel lassen sich von der Schlingfalle seines starren Blicks gefangen nehmen. Noch im Sterben wenden sie ihm den Kopf zu. Als ich mich näherte, flog er sofort auf und glitt schnell durch den nördlichen Obstgarten davon. Er war auf der Jagd. Eine mitreißende Beschwingtheit und vergnügter Eifer lag in seinem vorbeirauschenden, gleichmäßig wogenden, ab- und aufkurvenden Flug. Ich spürte, dass er nach mir gesucht hatte. Angetrieben vom Wind in meinem Rücken raste ich mit dem Fahrrad wie ein Berserker über die kurvigen Wege, verfolgte den hohen, gegabelten Fleck mit den Augen, verlor ihn und fand ihn wieder, als er segelnd über Schwärmen fressender Möwen und Regenpfeifer innehielt. Ich schwang über die Hügel und hinab in die steile Niederung, wo ich den Terzel entlang gefächerter Sonnenstrahlen in entfernte Marschen abtauchen sah. Die summenden Räder tauchten unter mir davon, brausender Wind drückte mich nieder. Im Jagdtempo eilte ich dem geflügelten Falken zur Beute hinterdrein. Ich sehe mich noch, wie ich als Kind über frühlingsgrünen Rasen galoppierte, über die brachen einstigen Äcker der Vorkriegsjahre, durch die wilden Hecken und die großartigen blühenden Gräser mit den darin flackernden Falken und Finken. Ich folgte ihm mit schweren Lehmklumpen am Stiefel, doch es lohnte die Mühe, da er auf den Feldern bleiben, aber nicht mehr fliegen wollte. Nach einer Stunde ließ er mich auf 50 Meter heran. Anfangs waren es höchstens 200 gewesen. Auf einem Pfahl sitzend schaute er über die Schulter nach hinten. Nur wenn ich mich heftig bewegte, sprang er auf und drehte sich zu mir, ohne dabei die Flügel zu bewegen. Bald wurde er wieder ruhelos. Rebhühner riefen und er flog hinüber, um einen kurzen Blick auf sie zu werfen. Als ich meine Hand dorthin legte, wo der Wanderfalke erst kurz davor gestanden hatte, verspürte ich ein starkes Gefühl von Nähe, von Verbundenheit. Ich folgte ihm in meinem armseligen Tempo, rannte über die Felder, kletterte über Tore und radelte einige Wege entlang. Zum Glück flog er nicht allzu weit voraus, da er bei jedem Schwarm, den er sah, anhielt und den Vögeln nachstellte. Ernsthafte Angriffe waren das allerdings nicht. Und noch floss kein Blut. Er benahm sich wie ein Welpe, der nach Schmetterlingen schnappte. Was sie fürchten, ist die Stille. Wenn das Getöse über ihnen verstummt, warten sie auf den großen Schlag. So wie wir im Krieg die plötzliche Stille der fliegenden Bomber zu fürchten lernten, weil wir wussten, dass der Tod auf uns fiel. Wenn auch nicht, wohin genau? Wo der Terzel weiterhin gen Osten kreiste, schwamm der Himmel in Möwen und Regenpfeifern und Brachvögeln. Der scharf schimmernde Fleck des Falken schwand allmählich über den Hügeln und fegte majestätisch hinaus auf See. Im strahlend hellen Licht sah ich deutlich seine Färbung. Rücken und Armschwingen in sattem, erdigem Siena. Die Handschwingen schwarz, die Unterseiten hell ockerfarben, quer gebändert mit gelbbraunen Pfeilspitzen. Unter den blanken, sonnenglänzenden Augen ziehen dunkle, keilförmige Bartstreifen lang über die blassen Wangen. Durch Rauch und Gischt glitt er geschmeidig über den Deich, wie auf Stein wogendes Wasser. Das Federkleid des Falken fleckte durch die Rauchschatten und schimmerte wie ein Kettenpanzer in glitzernder Gischt. Von der Brise ergriffen, flog er wiederum hinaus und schnellte im Tiefflug über die ansteigende Flut. Dann dolchte er auf eine schwimmende Möwe herab und hätte sie vom Wasser gepflückt, wenn sie nicht sogleich aufgeflogen wäre. Im Gegenlicht verschwand er flatternd als schmal dunkler Fleck entlang des großen sonnengleißenden Schwertes, das im Süden über der Mündung lag. Von oben sah der Falke den großen Obstgarten zu dunkeldürren Linien und grünen Streifen zusammensinken, sah die grün-weißen Felder braun werden, sah die ganze Niederung sich verflachen und öffnen, sah den Horizont sich mit fernen Städten beflecken, sah die Mündung ihren silberblauen Trichtermund mit den grünen Inselzungen öffnen. Und weiter entfernt, hinter alledem, sah er das linierte Schimmern des Meeres, das wie ein Quecksilberklecks auf der braun-weißen Erdoberfläche trieb. Die See, die mit ihm anstieg, entfachte ihren Lichtersturm und donnerte mit dem landgefesselten Falken in die Freiheit. Die aufgeschreckten Vögel landeten. Die große Flucht war vorüber. Ich schlenderte in westlicher Richtung den Deich entlang. Jetzt herrschte das verebbende Licht eines kalten Novembertags und blasses Gold bereifte den westlichen Himmel. Dieser strahlende Lichtbogen, der sich von der dahinterliegenden Nordsee über das flache Flussland spannt, begann auf seinem Zenit zu zerfallen und wieder in Grau zu zerflocken. Das letzte gute Jagdlicht, das den hungrigen Falken ebenso deutlich zur Jagd rief, wie das Anblasen des Horns die Treiber. Ich schaute nach Westen und sah den Falken in einer dunklen Wolke aus Krähen aufglänzen und in Strömen von Goldregenpfeifern aufsteigen. Eine schwarze Regenwolke verdunkelte den Norden. Der Wanderfalke setzte sich in einem Nimbus aus schmalem Gold strahlend von ihr ab. Ging senkrecht in die Höhe und schnellte wie ein Lachs durch die Wogen aus Luft, die an der Klippe des Südwalds zerschellten. Er tauchte in ein Wellental, stieg steil mit ihm auf und schleuderte sich hoch empor, ein weitflügeliges Jubilieren. Bei 500 Fuß blieb er stehen, die Schwanzfedern zusammengeschoben, die Flügel in weiter Krümmung nach hinten gebogen, sodass ihre Spitzen fast den Schwanz berührten. Mit der Geschwindigkeit des entgegenkommenden Windes stürzte er waagerecht nach vorn, schaukelte und schwenkte und zitterte, hart am Wind in einem tosenden Meer aus Luft, und seine eingeklappten Flügel peitschten, schlugen wie feuchte Segel. Unvermittelt tauchte er gen Norden, bog in einen senkrechten Sturz, schwang die Flügel weit nach vorn, schrumpfte in sich ein und fiel. Er fiel so schnell, schoss so furios aus dem Himmel auf den dunklen Wald, dass seine schwarze Gestalt zu einem grauen Luftzug verblasste, unsichtbar in einem schimmernden Wolkenschuss. Im Fallen zog er den Himmel mit sich. Angesichts dieser Herrschaft über den brausenden Wind, dieser Erhabenheit und edlen Kraft im Flug, begann ich vor Erregung zu schreien und zu tanzen. Es war endgültig. Es war der Tod. Es gab nichts anderes mehr. Konnte nichts anderes mehr geben. Goldregenpfeifer brachen ihre wilden Rufe. Ein atemloses, gepresstes Gellen, das besagt: Falke gesichtet. Der Falke raste in sie hinein wie eine brennende Fackel. Ich wurde mir plötzlich meines eigenen Gewichtes bewusst, so als wäre ich bislang auf dem Wasser getrieben und nun angelandet, trocken und bekleidet und wieder glanzlos. Er querte die Sonne und ich wandte mich ab, um mir den heißen Purpur aus den Augen zu streichen, und mir blieb nichts als der Wind, eine verhangene Sonne, kalte Hände und ein steifer Nacken, die Augen wund, der Glanz vergangen. Als ich am Nachmittag durch das Feld stapfte, das am Nordwald aufsteigt, sah ich einige Federn im Wind treiben. Eine tote Ringeltaube lag mit der Brust nach oben auf einem Ballen weicher, weißer Federn. Ein Tag voller Blut, voll von Sonne, Schnee und Blut. Blutrot. Wie fehl doch dieses Wort geht. Nichts ist schöner und prachtvoller als das Rot frischen Blutes im Schnee. Seltsam, dass das Auge lieben kann, was Geist und Körper hassen. Ich kauerte mich über das Tier wie ein es ummantelnder Falke. Meine Augen kreisten flink, spähten nach den Köpfen herannahender Menschen. Unbewusst imitierte ich die Bewegung des Falken wie in einem archaischen Ritual. Der Jäger, der sich in seine Beute verwandelt. Die Überreste rochen angenehm und frisch, wie ein Brei aus Rinderhack und Ananas. Ein appetitlicher Geruch, keineswegs übel oder gar abstoßend. Wäre ich hungrig gewesen, hätte ich sie selbst verspeisen können. Ich schaute in den Wald hinein. Der Falke kauerte in einem dunklen Schlupfwinkel, blickte mich an, packte einen morschen Ast beim Genick. In diesen Tagen im Freien leben wir dasselbe rauschhafte, angsterfüllte Leben. Wir meiden die Menschen. Wir hassen ihre plötzlich erhobenen Arme, ihr wirres Gefuchtel, ihren unsteten, scherenden Gang. Ihre stolpernd ziellose Art, ihre grabsteinweißen Gesichter. Wir trafen uns am Bach. Eine Stunde lang schaute er sich um, rüttelte, saß auf verschiedenen Bäumen, er fing eine Maus. Mir gegenüber benahm er sich immer noch scheinbar gleichgültig, behielt mich aber bei jeder Bewegung im Blick, indem er mir folgte oder höher stieg. Er hat mir eine Bedeutung zugeschrieben, die ich nur nicht kenne. Ich bin sein lahmer, totgeweihter Gefährte. Aber was begreift er? Weiß er wirklich, dass ein Gegenstand, der größer wird, auf ihn zukommt? Oder glaubt er nur der Größe, die er sieht, so dass ein Mann in der Ferne zu klein ist, um ihn zu ängstigen, während ein Mann in der Nähe groß und daher furchteinflößend ist? Aus der Tiefe des Waldes krieche ich unter die helleren Schatten einzelner Bäume. Der Falke hört es, schaut auf. Seine weiß umrandeten Augen sind voller Dämmerglanz. Ich robbe näher heran, die Knie durchweicht vom morastigen Grund. Dünnes Eis bricht. wo die Sonne zuletzt noch schien, gefriert es jetzt. Der Falke reist an seiner Beute, schaut auf. 4 Meter trennen uns, und doch ist die Entfernung unüberbrückbar wie eine 1000 Fuß weite Gletscherspalte. Ich schleppe mich qualvoll vorwärts, dicht am Boden, gleich einem verwundeten Vogel. Er beobachtet mich, bewegt den Kopf, sieht mich abwechselnd mit dem rechten und linken Auge an. Ein Otter pfeift. Irgendetwas platscht in die stechend kalte Tiefe des Bachs. Der Falke schwankt jetzt auf dem schmalen Grat zwischen Neugierde und Angst. Was denkt er? Denkt er überhaupt etwas? Das hier ist neu für ihn. Er weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Langsam verstecke ich mein blasses Gesicht. Er hat keine Angst. Er beobachtet den weißen Glanz meiner Augen. Unbegreiflich ist ihm das Staccato meines Blicks. Könnte ich das blinzeln lassen, bliebe er sitzen. Aber das kann ich nicht. Ein Flügelhauch bläst mir ins Gesicht. Der Greif ist in die Bäume aufgeflogen. Er ist mein Gral. Verdeckt vom flachen grünen Wall krieche ich auf allen Vieren dorthin, wo ich den Falken vermute, in der Hoffnung, er bleibe dort so lange sitzen, bis ich komme. Es ist Frühlingsgras, glatt, beißend wie Meerwasser. Ich vergrabe mein Gesicht darin, atme es ein, atme den Frühling. Eine Schnepfe fliegt auf, dann ein Goldregenpfeifer. Ich liege still, bis sie fort sind. Dann krieche ich weiter, sehr leise, da der Falke lauscht. Langsam entrollt sich die Abenddämmerung, nicht als kurzer, heftiger Schmerz wie im Winter, sondern als langsames Frühlingsdämmern. Nebel rührt an den Dämmen und setzt sich an den Rändern der Felder fest. Ich muss erraten, wo ich im Verhältnis zum Falken bin. Noch 3 Meter weiter und ich beschließe, ein Wagnis einzugehen. Sehr langsam richte ich mich auf und schaue über die Deichkrone. Ich habe Glück. Der Falke sitzt nur 5 Meter von mir entfernt. Er sieht mich sofort. Er fliegt nicht auf, sondern krallt nur die Füße fester um die dornigen Zweige des Buschs. Die zerfurchten Knöchel verkrampfen, massig, bemuskelt. Seine Flügel lockern sich und zittern zum Abflug gespannt. Ich verharre still. Hoffe, er wird sich entspannen und sich an meiner himmelragenden Raubtiergestalt nicht stören. Die langen Federn seiner Brust kräuseln sich im Wind. Seine Farbe kann ich nicht sehen. In der einsetzenden Dunkelheit wirkt er viel größer, als er eigentlich ist. Der edle Kopf senkt sich und schaut plötzlich wieder auf. Rasch überlässt er jetzt all seine Wildheit der wie dunkles Wasser um uns aufziehenden Nacht. Die großen Augen schauen direkt in meine. Wenn ich den Arm vor mein Gesicht bewege, blicken sie weiter geradeaus, als sähen sie etwas hinter mir, wovon sie den Blick nicht wenden können. Das letzte Licht zerkrümelt und zerfällt. Die Ferne zieht über die dämmerigen Linien der Ulmen im Inland, kommt näher und läuft hinter der Düsternis des Falken zusammen. Ich weiß, er wird nicht auffliegen. Ich steige über den Deich und stehe vor ihm. Und er schläft. Der Wanderfalke. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von John Alec Baker. Übersetzung aus dem Englischen Andreas Jandl und Frank Sievers. Funkfassung und Regie Jan-Willem Dreyer. Sprecher Bernhard Schütz. Sprachaufnahmen Hanna Steger und Wolfgang Rixius. Klanggestaltung und Montage Karl-Heinz Stevens. Mentorin Elisabeth Panknin. Eine Produktion des Deutschlandfunks in Kooperation mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin aus dem Jahr 2015. Redaktion Sabine Küchler.